Ü2, unsere persönliche Entwicklung, Kreis oder Kartoffel. Wir können und müssen davon ausgehen, auch persönlich, alle Mischungen aus diesen 12 Lebensprinzipien zu sein. Jeder trägt etwas von jedem Prinzip in sich, entweder erlöst oder unerlöst oder wiederum in einer Mischung daraus. Unerlöst bedeutet, es fehlt noch Entwicklungszeit bis zur Erlösung dieser Thematik, so wie destruktiv ein Vorstadium von konstruktiv ist. Ein Fehler zeigt uns etwas noch Fehlendes. Jeder darf und sollte also Fehler machen, nur bitte denselben nicht immer wieder und eigentlich nicht einmal zweimal. Aber auch das ist nicht wirklich schlimm, sondern nur eine Intelligenzfrage und die ist wieder abhängig von entsprechendem Training und auch kein Grund für Vorwürfe. Tatsächlich gibt es mindestens drei Formen von Intelligenz. Diejenige, die wir als IQ messen und in der westlichen Kultur so überbewerten und trainieren. Die Intelligenzbestien aus den US Ivy League Universitäten beherrschen die moderne Welt und ihnen fehlt dabei so viel. Weisheit bleibt dort vor lauter Wissen auf der Strecke. So viel Merkur und sogar kein Jupiter-Prinzip, eine Achse, an deren Unausgeglichenheit wir besonders kranken. Wissen ist auf das Niveau von Wikipedia gesunken, einem auf bewusste Manipulation im komplementärmedizinischen und spirituellen Bereich ausgelegten Skeptikersystem, das von einem objektiven Lexikon nicht weiter entfernt sein könnte. Weisheit ist selten geworden, wie an der Zahl Erleuchteter in der westlichen Welt abzulesen. Und dann ist da noch die emotionale Intelligenz, die wir heute mit dem EQ bezeichnen. Die können wir oft an den Neuankömmlingen in unserer Kultur erleben und dürfen hoffen, im Kontakt auch etwas davon abzubekommen. Sie wird in der Anima und im Mondprinzip spürbar. Schließlich ist da noch die Körperintelligenz, die oft bei einfachen archaischen Völkern so viel ausgeprägter ist. Wunderbares Anschauungsmaterial bietet der französische Film Bébé, wo der Junge aus der Steinzeitgesellschaft der Ovahimbas in Namibia mit Abstand am meisten Körperintelligenz entwickelt und das früh geförderte und intellektuell überforderte japanische Kind am wenigsten. Körper, Seele und Geist haben also je ihre eigene Intelligenzform. Wir bräuchten von allen drei genug. Wo das noch nicht der Fall ist, besteht kein Grund zur Enttäuschung, denn diese will einfach deine Täuschung beenden. Am Ende unseres Lebens wollen wir doch gar nicht in voller Täuschung auf dem Totenbett landen, sondern im Gegenteil, die Welt der Täuschung der Maya, der beiden großen Täuscher des Ostens, Raum und Zeit durchschaut haben. Das geht aber nur durch Beenden der Täuschungen, also durch Enttäuschungen. Und wenn uns jemand folglich eine Enttäuschung bereitet, müssen wir ihm und auch uns selbst das nicht nachtragen. Das wäre völlig sinnlose Schlepperei, die eigene mehr als die Entwicklung anderer behindert. Wo uns also Neuankömmlinge Enttäuschungen bereiten, könnten wir geradezu dankbar sein für die Fülle der Erfahrungen und Lernmöglichkeiten, die wir machen und die Täuschungen, die wir beenden durften. Und an jeder könnten wir die Lebensprinzipien oder deren Mischung herausfinden, die hier noch der Erlösung beharren. Erst wenn wir durch Eigenentwicklung alle 12 Lebensprinzipien von mehr oder weniger Unerlöster auf die erlöste Ebene gehoben haben, sind keine Fehler mehr möglich, weil uns nichts mehr fehlt und Fülle und Erfüllung vorherrschen. Wir haben und sind dann alles und in wirklich letzter Fülle gelandet. Jetzt sind zugleich alle Täuschungen überwunden und Enttäuschungen überflüssig. Würden wir das in eine Grafik übertragen, ergäbe sich der Kreis der 12 Lebensprinzipien mit jeweils einer von innen nach außen von 1 bis 12 markierten Skala in jedem Zeichen. Für die Ganzheit der 12 Prinzipien ließe sich nun zu Anfang unserer Arbeit an Fülle und Erfüllung eine Einstiegsdiagnose erstellen. Dazu genügt es einzutragen, wo wir uns jeweils angekommen wähnen bezüglich jeden Lebensprinzips auf der Skala von 1 bis 12. 1 ist noch ganz nahe der Mitte und am Anfang des Weges und also unerlöst und destruktiv. Ganz draußen in der Kreisperipherie repräsentiert die 12 eine erlöste, konstruktive Entwicklung und Lösung. Sind alle 12 Skalen entsprechend markiert und unsere Standpunkte oder besser Entwicklungspunkte gefunden? Verbinden wir diese miteinander und können so einiges diagnostizieren? Ist das Ergebnis eher ein Kreis und unser Leben eine runde Sache? Oder noch mehr eine Kartoffel? Unausgewogene Entwicklungen machen das Leben nicht gerade leicht, auch wenn sie in unserer modernen Gesellschaft oft Erfolg mit sich bringen. Diese bewertet Einzelspitzenleistungen sehr hoch, während sie ausgewogene Entwicklung wenig ehrt. Ein Steve Jobs, der sich auf dem Totenbett als auf der ganzen Linie für gescheitert erklärt, außer im Geschäftsbereich, gilt trotzdem sehr viel und bleibt als Ikone unvergessen. Ein Boxweltmeister kann auch als seelischer Krüppel die Weltspitze der gängigen Werteskala erreichen. Wer dagegen in allen Bereichen viel zu bieten hat, wird in der Regel dem großen Publikum gar nicht bekannt, aber viel eher glücklich. Ideal wäre nun, das Ergebnis nicht zu werten, etwa wie in der Schule des Lebens, wo wir den Abiturienten nicht über den Erstklässler stellen, weil wir wissen, dass sie lediglich auf verschiedenen Entwicklungsebenen sind und das so sein darf. Tatsächlich gibt es mindestens zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Schulen. Einmal die Volks- und Hauptschule, wo wir alles gleichermaßen lernen müssen. Dann aber kommt mit dem Gymnasiumsschultyp schon die für die Moderne so typische Spezialisierung ins Spiel. Jetzt wird das entsprechende Kind in Österreich etwa ein Sportgymnasium, möglicherweise sogar ein Skigymnasium wählen. Dort wird man dann vielleicht erkennen, dass es besonders für Abfahrtslauf begabt ist und schon wird sich sein Leben von nun an vor allem im Oberschenkel abspielen. Wird es Abfahrts-Olympiasiegerin, gilt das Leben als geglückt. Aber ist es auch glücklich bei solch einer einseitigen Spezialisierung, die mehr auf Verarmung als auf Ausbildung hinausläuft? Seele und Geist kamen darin kaum vor und der Körper nur insofern seine Muskeln dem Abfahrtslauf dienen. Solch ein Ausbildungsprogramm könnte Geist, Seele und den größten Teil des Körpers nicht nur unterfordern, sondern sogar beleidigen. Das mathematisch begabte Kind landet in Deutschland auf der Oberrealschule und an der Universität beim Mathematik- oder Physikstudium. In den USA am besten sogar auf einer, die für diesen Bereich weltberühmt ist, wie etwa das MIT, dem Massachusetts Institute of Technology. Und der Höhepunkt wäre dann ein Nobelpreis für eine Spitzenleistung in diesem Bereich. Schauen wir uns aber an, welche Entwicklungswege mit Nobelpreisen gepflastert sind. Landen wir zum Beispiel auch in Hiroshima, Nagasaki, Tschernobyl und Fukushima. Ob diejenigen sich erfüllt und reich fühlen, die diese Desaster durch ihre außergewöhnlichen Spitzenleistungen möglich gemacht haben, sei dahingestellt. Hinzu kommt, dass nur sehr wenige Olympiasieger oder Nobelpreisträgerinnen werden. Der große Rest bleibt im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke. Die Abfahrerin, die nicht über den Europacup hinauskommt, ist eine Spitzensportlerin. Aber davon hat sie außer einer ruinierten Figur, die ihre Chancen an der Partnerbörse einschränkt, recht wenig. Spezialisierung setzt auf einen Aspekt und möglicherweise ein Lebensprinzip, wie beim Abfahrtslauf das Aggressions- oder Marsprinzip. Abfahrer nehmen die Form eines Geschosses an und stürzen sich, so schnell es irgend geht, zu Tal. Das bringt kaum Fülle und Reichtum ins Leben oder nur sehr selten auf materieller Ebene und kaum je Erfüllung. Fürs Lebensglück und umfassende Fülle und Erfüllung, Reichtum auf allen Ebenen, wäre das Volksschulmodell viel geeigneter, also ausgeglichene harmonische Entwicklung auf allen Ebenen der Wirklichkeit. Tatsächlich gilt das auch für Kollektive, denn wir wissen heute aus der modernen Glücksforschung, dass nicht die Reichsten, sondern jene Länder, die glücklichsten Bürger haben, deren Entwicklung gleichmäßig verlaufen ist und die den Reichtum am gleichmäßigsten verteilt haben, wie Schweden und die Schweiz. Und typischerweise gehören diese auch natürlich zu den reichsten Ländern. Je größer die Polarisierung zwischen steinreich und bettelarm aber ist, desto unglücklicher die Bevölkerung. Kehren wir zu unserem Entwicklungskreis zurück, so ist die glücklichste Lösung also nicht die Kartoffelform, sondern der Kreis bzw. die Kugel, wenn wir die dritte Dimension dazu nehmen. Tatsächlich sind Kreis eben als Entwicklungskreis und Kugel, etwa als Reichsapfel oder Weltkugel, Symbole der Einheit, die Kartoffel aber kaum. Sie ist eine natürliche Wachstumsform und als solche natürlich völlig okay, aber als Symbol der Vollendung taugt sie weniger. Die tatsächliche Wichtigkeit der Schulmodelle spiegelt sich keineswegs in der Wertschätzung der Gesellschaft, der Moderne, wie die Entlohnung der Lehrer der verschiedenen Schultypen deutlich macht. Der Lohn zeigt die Wertschätzung einer Gesellschaft, die weder an Fülle, der Erfahrung noch innerem Reichtum interessiert ist, sondern an einsamen Spitzenleistungen. Der Zwang, diese zu erreichen, macht die entsprechenden Leistungsträger meist einsam und zu verschrobenen, eher kartoffelartigen statt runden Persönlichkeiten. Wir wüssten aus Psychologie und Psychoanalyse sowie von den Schicksalsgesetzen, wie unglaublich viel wichtiger die Anfangszeit ist als die folgenden Jahre. Trotzdem bezahlen moderne Industriegesellschaften wie Deutschland und Österreich Kindergärtnerinnen vergleichsweise erbärmlich. Ohne Idealismus wird Frau aber auch kaum Volksschullehrerin. Männer wählen diesen Beruf fast gar nicht mehr, weil sich mit den kläglichen Gehältern Familien nicht anständig ernähren lassen. Im Gymnasium, wo es gar nicht mehr so darauf ankommt, weil die Kinder über 10 sind und die einzelnen Professoren nur noch stundenweise sehen, steigen Lehrergehälter schon deutlich, wie auch der gesellschaftliche Status. An der Uni schließlich wird richtig gut verdient. Insofern steigt das Gehalt der Lehrperson umgekehrt proportional zu ihrer Wichtigkeit für die Entwicklung der Kinder. Das heißt, je wichtiger die Betroffenen für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, desto schlechter werden sie bezahlt. Menschen, die im Hinblick auf Erfahrungen von innerer Fülle und Reichtum und der Entwicklung zu Ganzheit und geistig-seelischer und körperlicher Gesundheit reich sind, sind also scheinbar unseren Gesellschaften nicht wichtig und jedenfalls nicht viel wert. Wer sich im Lebenskreis eine Kartoffel diagnostiziert hat, kann und muss sich entscheiden. Will er diese Entwicklung in Einseitigkeit und Unausgewogenheit im Sinne von gesellschaftlicher Anerkennung und materiellem Reichtum weitertreiben? Oder will er für Ausgewogenheit und Harmonie sorgen durch Ausgleich seiner Entwicklung? Im letzteren Fall ist danach zu trachten, die Kartoffel allmählich in Richtung eines Kreises zu verwandeln. Wer sich schon einen Kreis diagnostiziert hat, kann leicht erkennen, ob er ein kleines oder großes Rad in der Schule des Lebens dreht. Auch das ist wiederum gar nicht groß zu werten. Wer allerdings aus einem kleinen ein größeres Rad entwickeln möchte, hat wiederum die Wahl, ob er das durch harmonische Entwicklung auf vielen Ebenen oder durch einseitige Impulse machen möchte. Auch das ist idealerweise nicht zu werten und kann beides funktionieren. In Beratung ist immer wieder zwischen den beiden Extremen abzuwägen. Erfolg in dieser Gesellschaft liegt näher, wenn man schon vorhandene Fähigkeiten noch ausbaut und damit in Richtung Kartoffel arbeitet und wächst. Für die Seelenentwicklung wäre es meist besser, in die Breite zu gehen und, das Ganze ins Auge fassend, Schwachpunkte auszugleichen. Die moderne Glücksforschung bestätigt heute, wie glücklich Lernen macht, wohingegen das Ausüben von Fähigkeiten bestenfalls Zufriedenheit schafft. Die von dort kommende Empfehlung lautet, egal was, Hauptsache lernen. Das entspricht dem östlichen Rat, wer irgendwo Meisterschaft erreicht habe, möge sogleich etwas beginnen, wo ein Schülerbewusstsein zurückkehren könne. Das geht in Richtung Entwicklung zur runden Sache, dem Kreis. Denn lernen können wir ja nur, was wir noch nicht können, was uns zur Ganzheit fehlt. Tun wir es, werden wir vollständiger und dabei obendrein glücklich und letztlich erfüllter. Firmentrainings bringen Trainer auf den Zwiespalt. Hat man das Wohl der Mitarbeiter im Auge, muss man oft gegen den Auftraggeber raten. Für die Firma wäre es kurz- und mittelfristig besser, wenn der rhetorisch begabte Außendienstler noch ein weiteres Rhetoriktraining macht, während seiner Seele besser gedient wäre mit dem Erlernen eines Musikinstruments oder Besuch eines Tanzkurses, zumal wenn das alte Träume sind. Die Gesellschaft propagiert Einseitigkeit, die auf Reichtum schielt. Unsere Seele zielt dagegen auf Erfüllung und will großzügig aus dem Vollen schöpfen.